läuft. Also dann auch ein Hallo und schönen Abend von mir. Mein Name ist, steht da gar nicht drauf, Angela Fuhr-Meinert. Ich bin Rechtsanwältin. Alles etwas kompliziert. Ich habe mein Büro in Lörrach, wohne aber in Freiburg und habe in Freiburg seit vielen Jahren, ja, bin ich involviert, sage ich jetzt mal so, in die linke Szene, mache seit vielen Jahren in Freiburg und um Freiburg rum so Antirepressionsarbeit. Ne? Also das heißt, ich habe viel so Demo-Strafverfahren, polizeirechtliche Geschichten und so weiter. Und dann, das spielt jetzt heute relativ wenig eine Rolle, aber ich habe wiederum dann noch einen Bezug nach Stuttgart. Und deswegen passt Tübingen jetzt auch ganz gut. Und in Stuttgart habe ich sehr viel mit der Fußballszene zu tun, die immer wieder auch von ganz ähnlichen Problemen betroffen ist, wie die, um die es heute Abend geht. Warte mal kurz. So, was ich heute Abend erzählen will, das Thema ist eigentlich riesengroß, aber ich habe versucht, mich so ein bisschen zu beschränken auf die Frage polizeiliche Datenbanken. Und wie man reinkommt und vor allem, wie man vielleicht auch wieder rauskommt und was eine Speicherung in einer polizeilichen Datenbank eventuell für Konsequenzen haben kann. Ich will versuchen, im ersten Teil das so ein bisschen einzubetten, dieses Thema in die Frage so europäische Sicherheitspolitik, aber versuche das relativ kurz und knapp zu machen und vielleicht auch etwas plakativ, aber immerhin, um so einfach mal einen Eindruck zu verschaffen. Habe dann im zweiten Teil etwas mehr noch vorbereitet zum Thema, was gibt es eigentlich hier in Deutschland für Datenbanken, für polizeiliche Datenbanken und dann ein bisschen, was haben die für eine Funktion, welche Bedeutung, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um da gespeichert zu werden. Im zweiten größeren Teil will ich dann, um das Ganze etwas plastischer zu machen, einen konkreten Einzelfall schildern, den ich deshalb sehr spannend finde, weil sich daran so festmacht, was für absurde Auswüchse so eine Speicherung in der Datenbank tatsächlich haben kann. Aber der hoffentlich auch so ein bisschen optimistisch stimmen soll, dass es nämlich durchaus möglich ist, da auch wieder rauszukommen. Und im dritten Teil will ich dann auch noch ermuntern, beim Thema Auskunftsersuchen, dass alle sich selber mal damit beschäftigen und mit befassen, in welchen Datenbanken sie selber möglicherweise gespeichert sind, um einfach ein bisschen die Deutungshoheit über die eigenen Daten wieder zurückzugewinnen. Dann fangen wir einfach mal an mit dem ja, etwas plakativen Stichwort der europäische große Bruder. Da war festzustellen, dass so in den letzten Jahren zunehmend was stattfindet, was, ja, ich habe es in der Ankündigung zum Vortrag beschrieben mit einem Paradigmenwechsel. Da, es geht zunehmend, verschieben sich die Aspekte mehr von der Idee, dass ein Bürger Abwehrrechte gegen den Staat hat, in Richtung eines Sicherheitsdenkens. Das heißt also, die große, große Diskussion, die in Europa im Moment stattfindet, ist die Diskussion um die innere Sicherheit, Stichwort Gefahrenabwehr, Stichwort Terrorismus. Und da beschränkt sich leider die öffentliche Diskussion immer wieder auf so einzelne Skandale, wie wir es jetzt gerade wieder haben, NSA, wie wir es immer wieder mal hatten, diese Nacktscanner an Flughäfen, wo es dann so einen kurzen medialen Schrei der Empörung gibt. Aber man muss tatsächlich wissen, dass im Hintergrund steht, dass die europäische Sicherheitsarchitektur zunehmend besser ausgebaut wird, dass die Sicherheitsbehörden zunehmend mehr untereinander vernetzt sind, neue Sicherheitsbehörden geschaffen werden, die Befugnisse von Ermittlungsbehörden ausgeweitet werden und dass es auch zunehmend mehr zu einer Verschmelzung der inneren und der äußeren Sicherheit kommt. Was wir in Deutschland zum Glück noch relativ wenig haben, wir haben ja nach wie vor doch eine relativ klare Trennung zwischen Polizei und Militär, aber so auf europäischer Ebene verschiebt sich da zunehmend was. Das Problem an diesem Ansatz ist, dass es zunehmend weniger darum geht, nach konkret geschehenen Taten oder Ereignissen im Nachhinein tätig zu werden, sondern dass die Idee zunehmend dahin geht, präventiv tätig zu werden. Also irgendwelche Sachen zu verhindern, bevor sie überhaupt passieren. Und dazu tritt im Hintergrund das Anknüpfen an einen konkreten Sachverhalt. Also sprich, wir brauchen keine konkrete Tat mehr, die dann im Nachhinein versucht wird aufzuklären, sondern da wir ja schon weit im Vorfeld irgendwie versuchen tätig zu sein, muss man eben auch weit im Vorfeld versuchen, alles auszuschöpfen, was einem so an Informationsmaterial zur Verfügung steht. Das heißt, das Bestreben geht zunehmend dahin, alles, was man an Daten zur Verfügung hat, zu sammeln. nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Gruppen inklusive Begleitpersonen zu erfassen. Es reicht eben, oder es ist nicht mehr erforderlich, dass es ein konkretes Verdachtsmoment gibt, sondern so ganz allgemeine, etwas schwurbelige Vermutungen, der könnte sich in den und den Kreisen bewegen, reichen oft schon aus. Dann wird zunehmend auch versucht, Vorhersagen zu treffen über ein zukünftiges Verhalten. Also sprich, Person XY bewegt sich in dem und dem Kreis, aus dem und dem Kreis sind vielleicht schon mal Straftaten begangen worden, ergo bedeutet es, dass Person XY auch Gefahr läuft, irgendwann mal Straftaten zu begehen. Und dazu ist natürlich erforderlich, ganz viele Daten untereinander zu verknüpfen. Ich muss wissen, in welchen Kreisen sich Person XY bewegt, um eben solche Vorhersagen mehr oder weniger treffen zu können. Das führt im Ergebnis zu einer effektiven Abschaffung der Unschuldsvermutung. Also eine Person hat so lange als unschuldig zu gelten, solange das Gegenteil nicht definitiv feststeht. Und was für die konkrete Person sehr fatal ist, auch zu einer Umkehrung der Beweislast. Wenn ich nämlich einmal sozusagen in diesem Dunstkreis drin hänge und in diesem Verdacht stehe, ist unglaublich schwer klarzumachen, dass von mir eigentlich überhaupt keine Gefahr ausgeht. Da kommen wir dann ein Stück weit nachher bei der Schilderung des Einzelfalls auch nochmal etwas mehr dazu. So, jetzt vielleicht, was hat denn das für Folgen, dieser präventive Ansatz für konkrete Personen, die in irgendeiner Datenbank landen? Ich höre oder muss immer wieder hören, naja Gott, ich meine, wenn ich irgendwo gespeichert bin, was tut mir denn das weh? Ne? Stimmt, die eigentliche Speicherung tut mir in der Tat nicht weh, aber die Folgen, die daraus resultieren, die können durchaus ziemlich fatal sein. Wir haben es gerade auch häufiger jetzt mittlerweile im Vorfeld von irgendwelchen linken Demonstrationen, dass zunehmend sogenannte Gefährderansprachen gemacht werden. Also das heißt, die Polizei erscheint bei irgendjemand zu Hause und sagt, nächste Woche ist doch die Demo in XY. Übrigens, wir haben dich auf dem Schirm und bitte verhalte dich dort anständig. Ne? Das gibt's im Fußballbereich auch sehr häufig. Personenkontrolle. Ne? Wenn ich einmal in so einer Datenbank gespeichert bin und auf der Straße kontrolliert werde von irgendeinem x-beliebigen Streifenpolizisten und bei dem blinkt so ein Treffer auf, dann kann das durchaus bedeuten, dass mein Auto komplett auseinandergenommen wird, dass ich plötzlich stundenlang von oben bis unten durchgecheckt werde. Alles nicht besonders schön. Wenn ich auf dem Weg zu einer Demo bin, kann mir es durchaus mal passieren, dass ich präventiv einen Platzverweis kassiere, ne, auf der Anfahrt in die Stadt XY, oder dass ich schon mehrere Tage im Vorfeld ein Schreiben von der örtlichen Polizeibehörde kriege, in dem ein sogenanntes Aufenthaltsverbot erteilt wird, also mir verboten wird, ne, die Stadt XY an dem und dem Tag zu besuchen. Und außerdem muss ich mich dann regelmäßig bei der beim Polizeirevier meines Wohnorts melden, damit die wirklich auch die Kontrolle drüber haben, dass ich an dem Tag tatsächlich nicht in die Stadt XY fahre. Ein- und Ausreiseverbote, das hatten wir in sehr großem Umfang beim NATO-Gipfel 2009, Kehl-Straßburg, der ja so grenzüberschreitend war. Da ist uns tatsächlich passiert, dass ganz viele Leute, die alle dachten, alles kein Problem, versucht haben, ne, von Deutschland aus nach Frankreich rüberzukommen und alle sich dann an der Grenze ein Ausreiseverbot eingefangen haben. Wir haben die dann alle vom Tisch gekriegt, aber das war halt ein Riesenaufwand, weil die plötzlich gesagt gekriegt haben, ihr dürft nicht nach Frankreich. Es gibt bestimmte Gruppen, die da in ganz besonderem Maße von solchen Problemen betroffen sind. Das sind zum einen Migrantinnen und Migranten, ganz massiv Fußballfans, dann ganz massiv politische Aktivistinnen und Aktivisten, zum Teil auch Journalistinnen und Journalisten. Und das sind jetzt so die Hauptgruppen, mit denen ich in der Regel zu tun habe. So, das machen wir jetzt vielleicht etwas kürzer, das Problem bei diesem präventiven Ansatz und bei der EU, bei der Rolle der EU, die da ja drin mitspielt. Das ist, dass in Deutschland ist immer relativ schwer, solche Sachen, oder was heißt relativ schwer, aber deutlich schwerer, bestimmte Maßnahmen durchzukriegen als auf EU-Ebene. Die EU, die ist leider für alle noch irgendwie so ein bisschen so ein schwurbeliges Gebilde, wo man so wenig Zugang hat, wo man relativ wenig mitkriegt. Und ganz häufig passiert es, dass unpopuläre Entscheidungen, von denen man weiß, dass sie in Deutschland wahrscheinlich eine riesen öffentliche Diskussion nach sich ziehen würden, werden plötzlich auf EU-Ebene verlagert und dann ist sie plötzlich so einer öffentlichen Diskussion entzogen. Das ist immer wieder mal festzustellen. Und die Problematik daran ist, dass EU-Entscheidungsprozesse leider extrem komplex sind und auch durchaus intransparent und nach wie vor nur unzureichend demokratisch legitimiert. Also es ist unheimlich schwer, da so ranzukommen. Es ist vor allem auch ganz schwer, weil EU-Richtlinien zunächst mal gar keinen oder irgendwelche Verordnungen und Vorgaben zunächst mal nur relativ wenig Einfluss auf Deutschland selber haben, sondern erst, wenn sie dann später umgesetzt werden müssen. Ne? Und dann hat man so eine Richtlinie, oder Richtlinien haben sofort Geltung, aber plötzlich ist auf EU-Ebene was passiert, was sich dann plötzlich in Deutschland bemerkbar macht und alle denken, oh Gott, ne, hätten wir das mal irgendwie vorher realisiert. So, und das Problem bei solchen, bei Aktivitäten gegen solche EU-Entscheidungen ist, dass die Intervention einfach eine ganz andere Art von Vernetzung auch unter den Gegenaktivistinnen und Aktivisten braucht, was unheimlich schwierig ist. Ne? Man kann sich vorstellen, man muss plötzlich mal die ganzen Sprachprobleme, ne? Man muss irgendwie Englisch, Französisch, Italienisch und was weiß ich mit wie vielen Sprachen noch irgendwie kommunizieren können, um da irgendwie ein gemeinsames Vorgehen zu finden. So, das war jetzt relativ kurz, so ein bisschen der Versuch, ein paar EU-Geschichten damit reinzubringen. Und jetzt kommen wir konkret zur Rolle des Bundeskriminalamts. Das BKA hat mehrere Aufgaben, aber eine zentrale oder die zentrale Aufgabe ist die Unterstützung der Polizeibehörden der Bundesländer und auch der internationalen Partner. Die Rechtsgrundlage fürs BKA ist das sogenannte BKA-Gesetz. BKA ist die zentrale Kontaktstelle für internationale Vernetzung der deutschen Polizei. Einmal Datenaustausch mit EU-Sicherheitsbehörden. Das BKA ist Kontaktstelle für diverse bilaterale Abkommen. Ganz wichtig ist zum Beispiel das Schengener Informationssystem, das wahrscheinlich den meisten hier was sagt. Das betrifft nicht nur, aber zum allergrößten Teil Migrantinnen und Migranten, die da gespeichert sind. Und die ganzen Datenspeicherungen und Datenabfragen laufen in Deutschland über die Kontaktstelle Bundeskriminalamt. Außerdem ist BKA noch Mitglied in diversen operativen EU-Gremien. Und dann auf Deutschland bezogen ist BKA die zentrale Stelle für polizeiliche Datenverarbeitung, betreibt das sogenannte INPOL-System, hat einen ganz expliziten Auftrag zur Informationssammlung und Informationsgewinnung und ist außerdem zuständig für den Austausch mit Geheimdiensten. So, dann kommen wir auch schon zu den Datenbanken. Das ist jetzt alles leicht trocken, aber ich versuche es einfach trotzdem so plastisch wie möglich zu schildern. INPOL ist die größte polizeiliche deutsche Datensammlung. Ich habe da einen etwas älteren Stand, aber da waren so um die 18 Millionen Einträge im Juni 2009. Das ist also wirklich eine immense Zahl. Und ganz wichtig sind so die verschiedenen Arten von Dateien, die das BKA führt. Da gibt es zum einen die sogenannten Verbunddateien, die Zentraldateien und die Amtsdateien. Da fangen wir mal an mit den Verbunddateien, die ist nämlich für uns relativ interessant. Die Verbunddateien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr durchlässig sind zwischen BKA und den einzelnen Landespolizeien, beziehungsweise unter anderem auch Zoll- und Bundespolizei. Verbunddatei heißt, das BKA ist die Zentrale, verwaltet die Datei sozusagen. Gespeichert und gespeist werden die Dateien aber von den Polizeien der Länder, von der Bundespolizei und vom Zoll. Ich komme da gleich nachher nochmal dazu. Das bedeutet, das BKA hat keine eigene Einflussmöglichkeit auf eine Verbunddatei, also speichert da selber keine Daten rein, sondern hat sozusagen nur die, ich nenne es wirklich mal Verwaltung. Und das Interessante daran ist, dass die Landespolizeien dann tatsächlich auch Datenbesitzer bleiben. Also wie ich vorher sagte, das BKA kann auch einen Eintrag, selbst wenn er grottenfalsch wäre, nicht aus eigener Initiative löschen, sondern dazu muss man sich an die einspeichernde Stelle wenden, in der Regel dann irgendein LKA, weil das die Verfügungshoheit und Verfügungsgewalt über diese Daten hat. Das Problem bei diesen Verbunddateien ist, dass die Daten, die darin gespeichert sind, tatsächlich von jeder angeschlossenen Stelle abrufbar sind. Das heißt vor allem eben vom Streifenpolizisten auf der Straße, was ich vorher gesagt habe, wenn mal irgendjemand ein kleines Drogenverfahren am Hals hatte und vielleicht da irgendein, was weiß ich, eine Einstellung kassiert hat oder irgendwie einen kleinen Strafbefehl und dann in irgendeiner Polizeikontrolle landet und sich wundert, warum regelmäßig das Auto von oben bis unten durchsucht wird, dann kann das nämlich genau damit zu tun haben, dass er in irgendeiner Datei drinsteht als Drogenverfahren. Drogenkonsument und damit hat man dann immer sofort das Problem. So, es gibt ganz, ich weiß nicht, wie viele Dutzend es von diesen Verbunddateien gibt. Es sind irrsinnig viele. Die für mich jetzt interessantesten sind tatsächlich einmal die sogenannten Gewalttäter-Dateien. Da gibt es eine Gewalttäter-Datei Sport und da muss man sich wirklich mal die Zahlen angucken. Der aktuellste Stand, den ich jetzt gerade habe, ist von September 2013 und da waren über 13.000 Personen, nicht Datensätze, sondern über 13.000 Personen in dieser Datei Gewalttäter Sport gespeichert. Also das ist wirklich eine irrsinnige Zahl. Im Vergleich dazu waren es nur in Anführungszeichen 1.870 Personen in der Datei linksmotivierte Gewalttäter, auch Limo genannt. Rechts sind es immer noch mal weniger, da waren es etwas über 1.000 und dann gibt es noch eine Ausländerdatei, da waren es, immerhin 481 Personen. Und diese Gewalttäterdateien, die sind in der Tat wirklich somit das allergrößte Problem, weil die eben zu genau diesen Maßnahmen führen können, die ich vorher schon mal etwas genauer dargestellt habe, nämlich Gefährderansprachen ein, Ausreiseverbote, präventive Platzverweise, Aufenthaltsverbote und so weiter. So, jetzt können wir ja vorstellen, Gewalttäterdatei X. Gewalttäter klingt wirklich nach Gewalttäter, ne? Die Idee, die sich vielleicht so laienhaft einem aufdrängt, ist, dass tatsächlich da irgendwie mal eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Gewalttat her muss. Mitnichten. Ich habe es jetzt hier für die Datei Gewalttäter links etwas genauer aufgeschlüsselt. Sinn und Zweck der Datei ist die Verhinderung und Verfolgung politisch motivierter Straftaten, im Sinne Definitionssystem politisch motivierter Kriminalität links. Speziell im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen und Nukleartransporten sowie zur Abwehr von Gefahren, die von Ansammlungen gewaltbereiter Personen ausgehen, also so versammlungsrechtliche Geschichten. Es reicht für die Aufnahme allein die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder sogar eine polizeiliche Maßnahme, zum Beispiel ein Platzverweis. Eine rechtskräftige Verurteilung ist nicht nötig. Und das erklärt auch, warum vor allem in dieser Datei Gewalttäter Sport so unglaublich viele Personen gespeichert sind. Wie gesagt, ich muss nicht rechtskräftig verurteilt sein. Es reicht aus, dass es irgendwo auf einer Demo irgendeinen Tumult gibt, eine Massengewahrsamnahme von, 150 Leuten, wo man nicht so genau weiß, werden vielleicht ein paar Verfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet, die hinterher alle eingestellt werden. Trotz alledem kann es passieren, dass man dann nach wie vor in dieser Datei gespeichert ist. Und das Problem ist, dass tatsächlich diese Speicherung überhaupt nicht differenziert, ne? Und das ist weder gewollt noch nach dem aktuellen technischen System möglich. Da steht wirklich alles drin. Da steht derjenige drin, der tatsächlich eine mehrjährige Haftstrafe wegen irgendeiner Gewalttat tatsächlich kassiert hat. Aber da steht genauso derjenige drin, der möglicherweise wirklich nur irgendwann mal dumm gelaufen bei irgendeiner Demo in einem Gewahrsam gelandet ist. Sondern es gibt eben keine zentral verantwortliche Stelle zur Datenweitergabe. Davon hat man es ja vorher schon. So, jetzt weiß ich nicht, ob man das lesen kann. Das ist hier relativ klein. Das gibt für diese Gewalttäterdateien gibt es jeweils so sogenannte Errichtungsanordnungen. Da steht dann genau drin, was da jeweils gespeichert werden darf. Und hier habe ich mal versucht, so aufzulisten. Das ist jetzt nicht so furchtbar interessant, aber einfach die Arten der personenbezogenen Daten, die da drin stehen können. Das sind unglaublich viele, also von den diversen Namen, Spitznamen und so weiter, Geburtsdatum natürlich, akademische Grade und so weiter, bewaffnet, gewalttätig und sogenannte Sondervermerke. Kann da alles Mögliche mit rein? Und jetzt zeige ich mal, wie das tatsächlich aussieht. Das ist aus einer Akte, die ich natürlich geschwärzt habe. Man sieht da oben in der Ecke Besitzer BW. Also das ist das sind Daten, die von Baden-Württemberg eingestellt worden sind. Eine männliche deutsche Person, Geburtsland Deutschland. Und jetzt wird schon interessanter, da sind nämlich also alle möglichen Kennzeichen noch drin. Fremdsprache, Englisch und Französisch, woher die das wissen, wird mich auch mal interessieren. Dann tatsächlich Größe, scheinbares Gewicht, Alter, er hat eine Narbe am Bauch, er hat dunkles Haar, er hat graue Augen, er hat einen Vollbart und blaue Augen. Blau und graue Augen. Also zum Teil ist auch etwas absurd, auch ein Dreitagesbart macht, finde ich, in so einer Liste eigentlich relativ wenig Sinn, aber steht tatsächlich so drin. Ganz interessant ist, dass immer da auch noch auftaucht, für was diese Datenspeicherung eigentlich sein soll. Und bei dem jungen Mann war es jetzt also in der Tat ganz spannend. Wir haben einmal Zweck und Anlass der Speicherung ist die Beobachtung, polizeiliche Beobachtung, nicht Schmuggel. Also das heißt, wenn der am Zoll steht, soll der Zoll den jetzt nicht drauf hin untersuchen, ob der da irgendwelche Zigaretten illegal durch die Gegend schiebt, sondern polizeiliche Beobachtung heißt, guck doch bitte mal, mit wem der im Auto sitzt, guck doch bitte mal, mit welchem Auto unterwegs ist, versuch doch mal rauszufinden, von wo nach wo der an dem Tag fährt. Und in dem Fall geht es um einen Gewalttäter links. Die hatten sogar hier, ach genau, hatten sogar irgendwo, glaube ich, das Autokennzeichen, mit dem er da irgendwie unterwegs war. Und dann der Vermerk, noch so ein Zusatzsondervermerk, verdachte Unterstützung einer linksextremistischen Gruppierung. Gut, also und das ist, muss man alles nochmal klar machen, das sind dann die Daten, die tatsächlich, wenn ein Streifenpolizist auf der Straße so einen Treffer kriegt, ne, und dann zu seinem Streifenwagen geht und dann nochmal genauer nachfunkt, das sind also die Informationen, die der Streifenpolizist auf der Straße dann von seiner Datenzentrale kriegt, damit er weiß, was er zu tun hat. Also wie gesagt, falls jemand von euch da drin stehen sollte und sich bei der nächsten Kontrolle wundert, beziehungsweise jetzt müsst ihr euch nicht mehr wundern. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Zentraldateien. Das ist auch noch was sehr, sehr Fieses. Das sind Dateien, die vom BKA selber gespeichert werden. Andere Stellen haben grundsätzlich keinen Zugriff drauf. Das BKA kann aber durchaus Daten von sich aus dann wieder an andere Stellen übermitteln. Da gibt es eine, die uns jetzt dann im weiteren Verlauf noch etwas mehr interessieren wird, nämlich eine Datei PMK Links Z, die Zentraldatei politisch motivierte Kriminalität Links. Die soll ermöglichen, vor allem das Erkennen von relevanten Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und Sachen, sowie das Erkennen von Verflechtungen bzw. Zusammenhängen zwischen Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und Sachen. Und da sind wir jetzt ganz massiv bei dem präventiven Ansatz, von dem ich vorher erzählt habe. Es geht hier nicht mehr darum, irgendeine Straftat aufzuklären, sondern es geht darum, Strukturen aufzudecken. Es geht darum, Zusammenhänge aufzuklären. Wer hat mit wem was zu tun? Und wer könnte möglicherweise sich in welchen Kreisen bewegen? Diese PMK Links Z hat, und da will ich jetzt, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich nachher gerne noch mal mehr aufmerksam machen würde. Wir hatten Ende 2011 darin gespeichert 2.900 Personen. Im September 2013, also etwas mehr als eineinhalb Jahre später, waren es dann 1.680 Personen. So, das heißt, da sind mal eben kurz 1.300 Personen verschwunden. Relativ ungewöhnlich, weil die Erfahrung zeigt, dass diese Datenbanken eigentlich in der Regel immer mehr anwachsen. Warum das so ist, dazu kommen wir dann nachher noch. Ich hatte vorher schon gesagt, also Zugriff auf diese Datei ist möglich ausschließlich durchs BKA selber, in dem Fall die Abteilung Staatsschutz. Gespeichert werden Erkenntnisse zu rechtskräftigen Verurteilungen, aber auch zu eingeleiteten und abgeschlossenen Ermittlungsverfahren und in bestimmten Fällen auch zu polizeilichen Maßnahmen, dann auch wieder jede Menge Daten, die da irgendwie gespeichert werden können. Und sehr interessant ist, dass auch Kontakt- und Begleitpersonen gespeichert werden. Ja, also das heißt, es reicht, mit jemandem im Auto zu sitzen, der in dieser PMK Links Z ist, um selber, wenn es dumm läuft, auch in dieser Datei zu landen. Und das ganz Doofe ist, es gibt da keine eigenständige Kategorie. Also das heißt, das BKA unterscheidet eben nicht danach, bin ich selber sozusagen ein Verdächtiger im Sinne dieser Datei oder bin ich nur jemand, der halt blöderweise mit dem im Auto zur Demo XY unterwegs war. So, das machen wir ganz kurz. Dann gibt es noch Amtsdateien, die tatsächlich nur dem BKA gehören und von anderen Stellen nicht einsehbar sind. Die sollen uns aber jetzt nicht weiter interessieren. Dann, das versuche ich jetzt auch etwas kürzer zu machen, das BKA ist, wie ich vorher schon mal sagte, die zentrale Kontaktstelle zu EU und anderen internationalen Partnern. BKA kann aus potenziell allen BKA-eigenen Datenbanken Informationen weitergeben, wobei dann aber eine Zweckbindung notwendig ist. Und üblicherweise die Daten dann auch nur übermittelt werden, eben mit der Ansage des BKA, die Weiterverarbeitung und weitere Speicherung darf eben nur mit Zustimmung des BKA erfolgen und die Daten dürfen nur für den konkret übermittelten Zweck benutzt werden. Riesenproblem, wenn man sich vorstellt, dass das Datenschutzniveau in anderen Ländern durchaus sehr, sehr unterschiedlich oder in verschiedenen Ländern sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also die Verlässlichkeit, ich stelle es gerne auch mal in Zweifel und habe da wirklich auch so meine Probleme damit, aber es ist einfach mal so. Wir hatten jetzt konkret, wir haben da versucht herauszufinden, in welchen Fällen diese Daten denn auch tatsächlich übermittelt werden und haben das beim NATO-Gipfel 2009 wieder etwas genauer herausfinden können. Da wurden tatsächlich 232 Datensätze übermittelt an die französische Polizei. So, jetzt kommen wir zu diesem Einzelfall, um das, wie gesagt, etwas plastischer zu machen. Da geht es um einen jungen Mann und der hat 2010, liegt schon eine Weile zurück, hat verschiedene Kundgebungen angemeldet. Jetzt vielleicht einfach nochmal zur Klarstellung, wir haben im Grundgesetz einen Artikel 8, das Versammlungsrecht, und das ist so eines der zentralen demokratischen Grundrechte. Er hat eine ganz, ganz zentrale Bedeutung in unserem, in unserer Verfassung und wird auch regelmäßig vom, das ist ein bisschen arg dunkel hier, da kann man es eigentlich einigermaßen lesen, ja, wird also regelmäßig vom Bundesverfassungsgericht immer wieder betont, wie entscheidend und wie zentral dieses Grundrecht ist. So, und jetzt haben wir einen jungen Mann, der 3 Kundgebungen angemeldet hat, und zwar alle so im Bereich Anti-Repression, Anti-EU. Ne? Einmal eine Demo gegen das sogenannte Stockholmer Programm der EU, dann Polizeikongress der Europäischen in Berlin. Ja, okay. So geht es. Dann hatte der noch das Pech, 2010 beim No Border Camp in Brüssel dabei gewesen zu sein. Und die Geschichte ist vielleicht auch etwas bekannter. Da gab es eine Masseningewahrsamnahme von Leuten, gegen keinen von denen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die wurden da einfach nur ewig und 3 Tage eingekesselt. Und das ist diesem jungen Mann eben auch passiert. So, und der hat dann irgendwann mal 2011, also einige Zeit später, hat er dann irgendwann mal Auskunft über sich selber erfragt und hat dann die Mitteilung bekommen, dass er tatsächlich gespeichert ist, und zwar einmal wegen einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, das im Übrigen zum damaligen Zeitpunkt bereits schon eingestellt war, und zwar weil kein Tatverdacht gegen ihn bestanden hat. Und dann fand sich noch die Mitteilung, dass die belgische Polizei die Daten über diese Ingewahrsamnahme in Brüssel an die deutsche Polizei übermittelt hatte. Und dann fand sich eben auch diese Ingewahrsamnahme da drin. Und zwar eben mit dem Hinweis, dass da irgendwo da in Brüssel außerdem ein Angriff auf eine Polizeistation passiert sei und es diverse Sachbeschädigungen durch Graffitis gegeben habe. Wie gesagt, gegen den jungen Mann wurde nie im Leben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er saß da einfach nur im Kessel. Okay, das wurde also dann gespeichert in dieser Verbunddatei Innere Sicherheit, die hatten wir jetzt vorher noch nicht. Und dann hieß es weiter, im Übrigen werden Auskünfte verweigert. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass es noch weitere Daten gibt, die gespeichert sind, aber die Polizei sich einfach weigert, Informationen über diese Daten rauszurücken. Das wollte der junge Mann nicht auf sich sitzen lassen und hat dann einen Widerspruch eingelegt gegen diese Auskunftsverweigerung, hat dann den Bundesdatenschutzbeauftragten eingeschaltet. Das Bundeskriminalamt hat seinen Widerspruch dann abgelehnt. Dann sind wir zum Verwaltungsgericht, also glaube ich kein Geheimnis, dass ich mit dem Fall zu tun hatte. Wir sind dann zum Verwaltungsgericht und haben dann also beim Verwaltungsgericht in Wiesbaden, weil das jetzt BKA, haben wir also geklagt gegen diese Auskunftsverweigerung. Und da er gleichzeitig noch so eine Prüfung durch den Bundesdatenschutzbeauftragten lief, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir das gerichtliche Verfahren jetzt einfach mal stehen lassen, bis der Bundesdatenschutzbeauftragte seine Prüfung da abgeschlossen hat. Das ging dann und ging dann und ging dann. Und 2 Jahre nach dem Auskunftsantrag kam also im Januar 2013 dann der Bundesdatenschutzbeauftragte, der also sozusagen, man hat es schon eigentlich schon daraus fast lesen können, aber wenn man dann mit dem telefoniert hat, wird es also noch deutlicher, der hat wirklich fast nach Luft geschnappt, als er den Fall auf den Tisch gekriegt hat. Und hat gesagt, also da waren echt einige grundsätzliche Fragen zu klären. BKA, also das interpretiere ich jetzt in dieses Schreiben rein. BKA hat uns massive Schwierigkeiten gemacht, aber jetzt sind wir soweit. Also wir haben diverse Punkte formell beanstandet. Und dann tatsächlich hat es also soweit funktioniert, dass das Bundeskriminalamt gesagt, okay, Hände hoch. Ne? Und haben tatsächlich beim Verwaltungsgericht dann die komplette Akte mit allen verweigerten Daten auf den Tisch gelegt. Und so habe ich also diese komplette Akte gekriegt. Und da wurde es dann richtig, richtig heftig. Da fahren sich nämlich, wo ich vorher schon mal sagte, dieses Erkennen von Zusammenhängen, da fahren sich nämlich ein sogenanntes B-Chart aus B-Case. Ja, aus dieser, also es stellte sich raus, dass dieser junge Mann eben in dieser Zentraldatei PMK links Z gespeichert war. Und es da fand sich eben diese Grafik, ne, wo also versucht wurde, so Verbindungen herzustellen, eben zwischen Gruppierungen, in denen er war, zwischen Demonstrationen, die er gemacht hat, Wohnanschrift, Meldeanschrift, Mitglied in welcher Gruppe und so weiter. Also war jetzt in dem Fall relativ harmlos, aber ganz oben findet sich hier Demonstrationen im Zusammenhang Repression und Antimilitarismus. So, dann haben die in dieser Akte fand sich ein 14-seitiger Bericht des BKA oder so eine Stellungnahme des BKA, quasi eine Begründung und Rechtfertigung, warum die Speicherung in dieser Datenbank nötig ist. Die haben nämlich gesagt, also in diesem ganzen Bereich Innensicherheitspolitik Politik und Antirepression gibt es immer wieder Straftaten von erheblicher Bedeutung. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir da so viele Leute wie möglich erfassen können und Personenzusammenhänge aufdecken können. Und jetzt war es auch nochmal, ging es dann weiter, die haben gesagt, also die Speicherung, ganz wichtig, so viel war ihnen dann auch klar, die Speicherung von diesem Menschen, weil er Demonstrationen angemeldet hat, hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass er sein Grundrecht, auf Demonstrationsfreiheit wahrnimmt, das war auch im BKA klar, dass es das gibt, sondern, dass es bei diesen Demos ja immer um den Kernbereich staatliche Repression ging und das sei ja eben genauso einer der Fälle, wo es relativ häufig irgendwelche Straftaten gäbe, deswegen also dringend Datenspeicherung nötig. Und dann haben die plötzlich, so in diesem Zusammenhang von den Demos, die der junge Mann angemeldet hatte, haben die dann plötzlich gesagt, also eine Demo war ja im Zusammenhang mit diesem Polizeikongress in Berlin. Und da gab es so drumherum, gab es da diverse Anschläge in Hamburg, in Berlin und nochmal in Berlin. Wie gesagt, er hatte Demonstrationen angemeldet, ne, gegen den Europäischen Polizeikongress. Da gab es Anschläge. Wir haben den Eindruck, genau, diese Demonstration war angemeldet von einer Organisation namens Out of Control. Und dieses Out of Control organisiert immer Demos gegen den Polizeikongress, ist tätig im Bereich Antirepression. Außerdem bezeichnet Out of Control nicht nur diese konkrete Gruppe, sondern bezeichnet außerdem noch ein taktisches Demonstrationskonzept und außerdem noch ein europaweites Netzwerk. Na, da gibt es europäisch verschiedene Gruppierungen. Und aus diesem Grund, und außerdem haben wir noch Straftaten überwiegend in der Nähe des Wohnortes dieses jungen Mannes. Der steht im Zusammenhang mit dieser Personengruppe Out of Control. Er organisiert Veranstaltungen aus diesem Themenumfeld und deswegen ist die Annahme gerechnet, dass er zukünftig Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird. Da habe ich erst mal relativ geschluckt, weil wie gesagt, es gab bis dato ein einziges Ermittlungsverfahren gegen diesen Mann, das eingestellt wurde, weil kein Tatverdacht bestand. Ne? Also es war ein glasklarer Freispruch sozusagen. Und nur weil er irgendwie im Zusammenhang mit dieser Gruppierung, mit dem Europäischen Polizeikongress eine Demonstration angemeldet hat, bestand plötzlich der Verdacht, dass er zukünftig Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird. Also auf die Idee muss man tatsächlich erst mal kommen. So, jetzt ging es noch weiter. Ne? Die haben gesagt, ja, und warum wir die Auskünfte darüber verweigern mussten, hat den ganz einfachen Grund. Es geht dem jungen Mann nämlich überhaupt nicht darum, sein Recht auf Informationsfreiheit geltend zu machen, sondern ihm und seiner Rechtsanwältin, das hat mich dann besonders gefreut, geht es darum, die Dienstgeheimnisse vom BKA offenzulegen. Die wollen doch nur wissen, wie das BKA funktioniert. Und das habe ich da jetzt nicht drin. Der Hintergrund wiederum war, dass die Anwältin den Fehler gemacht hatte, irgendwann mal auf einem Kongress dieser Gruppe Out of Control einen Vortrag zu halten, von dem das BKA offensichtlich Wind gekriegt hatte. Und deswegen war klar, Anwältin hat ja auch noch mit Out of Control zu tun, der junge Mann auch, also Fall völlig eindeutig. Gut. Ende gut, alles gut. Wie gesagt, der Bundesdatenschutzbeauftragte hatte irgendwie auch so das Gefühl, dass es alles also wohl ziemlich schräg ist. Und hat dann mitgeteilt, also dass jetzt also klar sei, die ganzen Daten müssen definitiv gelöscht werden. Ist wohl tatsächlich auch passiert. Und was das Schöne an der ganzen Geschichte war, und jetzt komme ich wieder zurück zu diesen unterschiedlichen Zahlen, 2009 und 2011, der Bundesdatenschutzbeauftragte hat diesen konkreten Fall zum Anlass genommen, diese komplette Zentraldatei einfach mal auf den Prüfstand zu nehmen und hat, da gibt es mittlerweile auch einen Bericht aus dem aktuellen Tätigkeitsbericht vom Bundesdatenschutzbeauftragten, steht eben drin, na, wie eine Kontrolle ans Licht brachte, sind viele personenbezogenen Speicherungen ohne hinreichende Rechtsgrundlage erfolgt. Einen Teil der Daten hat das Bundeskriminalamt unmittelbar nach der Prüfung gelöscht. Und es gibt aber noch weitere Beanstandungen, na, sprich, ich werde die Sache im Auge behalten. Der Fall ist mir deshalb so wichtig, weil der aus meiner Sicht eben einfach zeigt, dass es durchaus Sinn macht, ne, dagegen zu streiten. Ne? Die Datei gibt es immer noch, keine Frage, die Datei ist immer noch total blöd, aber wenn jetzt plötzlich statt 2900 Personen nur noch in Anführungszeichen, das sind immer noch genug, ne, aber 1600 gespeichert sind, dann ist es immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt. So, dann kommen wir jetzt dazu, ich leite jetzt über, dass ich der Meinung bin, eben unter anderem aus diesen Gründen, dass man das tatsächlich einfach selber machen sollte. Wenn dieser junge Mann aus Berlin nicht so eifrig gewesen wäre, da wirklich hinten dran zu bleiben und das Ganze überprüfen zu lassen und dann das Ganze im Bundesdatenschutzbeauftragten vorzulegen, dann hätte die Datei möglicherweise mittlerweile doppelt so viele Leute drin. Und deshalb macht es einfach Sinn, immer wieder selber zu schauen, was ist über mich eigentlich gespeichert. Und das macht man durch ein sogenanntes Auskunftsersuchen. Auskunftsersuchen ist einfach nur eine Anfrage an eine speichernde Stelle, Auskunft über zu einer Person gespeicherten Daten zu geben. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, also mit so einem einfachen Brief. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erteilen Sie mir Auskunft über, ne, meine Daten. Es gibt eine Rechtsgrundlage dafür. Einmal das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das steht nicht im Grundgesetz drin. Das hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal sozusagen erfunden, Gott sei Dank. Dann gibt es aber noch das Bundesdatenschutzgesetz. Dann gibt es noch diverse und Landesdatenschutzgesetze auch in Baden-Württemberg. Und dann gibt es noch verschiedene internationale Abkommen, in denen das jeweils auch mit aufgenommen ist. Also es gibt jeweils eine Rechtsgrundlage, wie man an die Daten rankommen kann. Sind wir jetzt nochmal hier. Und das möchte ich jetzt vielleicht nochmal kurz zeigen. Es gibt nämlich, weil jeder immer denkt, um Gottes Willen, wie mache ich denn das und wie finde ich denn die Adresse von diesen Stellen raus? Es gibt eine wirklich sehr, sehr schöne Seite im Internet, die, da ich weiß, aus welcher Ecke die kommt, ich die wirklich für sehr vertrauenswürdig halte. Die nennt sich datenschmutz.de, also nicht Datenschutz, sondern datenschmutz.de. Und das ist ganz einfach, da gibt es so einen Generator, ne? Da trägt man oben in diese Maske einfach nur seine Daten ein, die im Übrigen nicht gespeichert werden, dafür lege ich die Hand ins Feuer. Dann klickt man unten an, ne, von welcher Stelle man Auskunft haben will, drückt dann unten auf Generieren, ne? Und hat dann, wenn man auf 5 verschiedene Stellen geklickt hat, Moment, das gehe ich nochmal zurück, wie man da unten sehen kann, dann hat man also 5 fertige Briefe, die man nur noch unterschreiben muss und dann abschicken kann. Vielleicht jetzt da noch als kleine Info dazu, viele Stellen wollen leider, das ist so die einzige Hürde, wollen leider mittlerweile eine beglaubigte Kopie vom Personalausweis, ist aber auch nicht furchtbar schwer zu kriegen, kriegt man beim Rathaus oder beim Einwohnermeldeamt oder bei irgendwelchen öffentlichen Stellen, kostet glaube ich so 3 €. Gut, und jetzt einfach nochmal kurz zum Ablauf. Wenn dann die Antwort kommt, es sind keine Daten gespeichert, dann kann man sich erstmal relativ entspannt zurücklehnen. Wichtiger Hinweis, bewahrt dieses Schreiben gut auf. Das können wir vielleicht nachher in der Diskussion dann nochmal berichten. Also es muss nicht zwingend heißen, dass es wirklich über niemand Daten gibt, wenn so ein Auskunftsersuchen negativ ausgeht, aber grundsätzlich kann man sich da eigentlich schon einigermaßen drauf verlassen. Wenn die Auskunft heißt, wir haben Daten über Sie gespeichert, dann ganz wichtig, sich diese Daten, die da gespeichert sind und mitgeteilt werden, bitte genau angucken, ob das tatsächlich sein kann. Also ganz häufig stellt sich wirklich raus, dass es einfach auch Quatsch ist, was da gespeichert ist. Und dann sollte man sich die Fragen stellen, ob man gegen diese Datenspeicherungen vorgehen will. Und dann ganz wichtig, vielleicht, wenn man so das Gefühl hat, da sollte man jetzt doch mal was tun, dann mal gucken, dass man Datenschutzbeauftragten einspeichert, örtliche Rechtshilfegruppen oder halt im Zweifel irgendwie Anwalt, Anwältin, wenn man gar nicht mehr weiterkommt. Und dann eben die schwierigen Fälle sind die Fälle, in denen es heißt, die Auskunft wird ganz oder zum Teil verweigert. gibt es verschiedene Begründungen, zum Teil so Quellenschutz und so weiter. Das hat man häufiger beim Verfassungsschutz. Und da wird es dann tatsächlich etwas knifflig. Da sollte man also dann ja auch nochmal überlegen, ob man da vielleicht gegen vorgehen will. Wobei man da wirklich einfach ja, klar haben muss, wenn man dagegen vorgehen will, dann braucht man relativ viel Geduld, langem Atem und vor allem ganz viele Nerven. Aber mit Hartnäckigkeit lässt sich da viel erreichen, wie wir vorher im zweiten Teil bei dem Einzelfall gesehen haben. Und was wirklich wichtig ist, und vielleicht ging es ja doch darum, dass da Dienstgeheimnisse ausspioniert werden sollten durch ein solches Auskunftsbegehren. Es ist in der Tat so, dass man da unheimlich viel dran erkennen kann und festmachen kann. Ne? Also es gibt da so, man kann durchaus so Verbindungen zwischen verschiedenen Datenbanken aufdecken, auch die Weitergabe von Daten klar kriegen, also wie zum Beispiel in dem Fall von vorhin, ne? Da kriegt man plötzlich mit, dass die belgische Polizei in der Tat Daten nach Deutschland weitergibt, ne? Die da durchaus ziemliche Auswirkungen haben. Und man kann dadurch eben tatsächlich dann Ansatzpunkte schaffen für eine relativ konkrete Antirepressionsarbeit und so eine gewisse Transparenz schaffen. Man wird nie an eine endgültige Transparenz rankommen, das ist völlig klar, aber so ein bisschen was kann man da doch irgendwie dann machen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man sozusagen das nicht, diese ganzen Auskünfte nicht im stillen Kämmerlein dann irgendwo in eine Schublade legt, sondern dass man wirklich nach Möglichkeit versucht, ein Feedback abzugeben, entweder an diese Webseite datenschmutz.de oder halt an, was weiß ich, örtliche Rechtshilfegruppen oder wie auch immer. So, und das war's dann schon. Hier, jetzt komme ich doch noch zu meinem Lieblingsthema Fußball. Das Thema könnte man SKB-Datenbank ist schon mal so eine spezielle Datenbank, kann man gern vielleicht in der Diskussion nachher noch etwas erklären, wenn das interessiert. Aber es gibt nicht nur die Möglichkeit, eben Auskunftsersuchen zu machen, sondern man kann immer wieder auch schöne öffentlichkeitswirksame Aktionen starten, wie in dem Fall, als an einem Wochenende in, ich weiß nicht wie vielen baden-württembergischen Stadien eine gemeinsame Kampagne gestartet wurde, um so eine spezielle Fußballdatenbank eben aufzudecken. Und das ist ein Bild daraus. Das jetzt in aller Schnelle. Vielen Dank und jetzt können wir gerne noch in die Diskussion einsteigen. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Also ich glaube, ich bin zum Teil etwas flotter durchgestolpert. Ja. Das hängt immer davon ab, um welche Datei es genau geht. Ne? Also das sind oft, sind es, hat es mit, ja, wobei das eher beim Verfassungsschutz ist. Also das sind oft so Fälle, wo sicherheitsrelevante Aspekte eine Rolle spielen. Also in dem Fall von dem jungen Mann haben sie sich eben darauf gestützt. Wenn wir jetzt diese ganzen Daten und die ganze Akte offenlegen, ja, dann können dadurch Rückschlüsse eben über, auf die Arbeitsweise des Bundeskriminalamts gezogen werden und über unsere Beobachtung. Also wenn der weiß, dass diese Gruppierung out of control unter Beobachtung steht, dann können wir die nicht mehr so gut beobachten. Also die wollen sich ein Stück weit selber schützen, beziehungsweise ihre Art, ihre Arbeit einfach schützen. Ja, mit der Begründung können Sie uns relativ viele Informationen vorbeigeben, beziehungsweise bei jedem um mehrere Datensätze. Ja, ist aber nicht ganz so einfach. Also das ist tatsächlich bei den normalen Inpol-Auskünften, also bei jetzt so einer Verbunddatei Gewalttäter links, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob da überhaupt irgendeine Möglichkeit der Auskunftsverweigerung irgendwo vorgesehen ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Das stimmt schon, aber es ist tatsächlich so, dass eine Auskunftsverweigerung gar nicht so einfach zu machen ist. Und in der Tat, aus in sehr vielen Fällen, wo Auskünfte verweigert sind, Gerichte dann doch zum Ergebnis kommen, die Auskünfte müssen dann schließlich doch erteilt werden. Ja. Das war, glaube ich, da war vorher. Ich habe noch eine Frage zu diesen Verboten. Häufige Vorfälle, irgendwie so Aufenthaltsverbote, Einreiseverbote und so weiter zu gehen. Aber mit welchem konkreten Vorwand werden die erteilt? Also, ich meine, es ist ja irgendwie nicht mit dem Grundgesetz auch da. Das Schöne ist, also die Frage war insofern ganz schön formuliert, weil du gefragt hast, nach welchem konkreten Vorwand? Es gibt oft keinen konkreten Vorwand. Also ich nehme jetzt mal Beispiel Fußball. Ne? Es findet am Wochenende ein Spiel statt, das von den Polizeibehörden als als Risikospiel eingestuft wird. Ne? Weil irgendwie die Fangruppen meinetwegen untereinander verfeindet sind. So. Dann hat die örtliche Polizei, ich sage jetzt mal in Stuttgart, die haben da sozusagen ihre Liste von den Kandidaten, von denen sie denken, dass die irgendwie problematisch sein könnten. Dann wird geguckt und wird bei der Gemeinde, also Polizei, legt dann diese Listen der Gemeinde vor, der Stadt Stuttgart in dem Fall, und sagt, wir hätten gerne, na, dass die Person X und Y und Z jeweils Aufenthaltsverbote kriegen, damit die keine Chance haben, zu dem Spiel zu fahren. Und dann findet sich in den Bescheiden, die dann da ergehen, findet sich tatsächlich auf eine Riesenlatte von Vorfällen, die in der Regel alle auf solchen Eintragungen in irgendeiner Gewalttäterdatei basieren. Zum Teil wirklich ein völlig absurdes Sammelsurium von Geschichten. Wir haben sie da irgendwann mal gesehen. Es gab da ein Ermittlungsverfahren gegen sie, was allerdings nicht drin steht, dass das Ermittlungsverfahren lang erledigt ist und lang eingestellt wird. Und dann, na, je mehr, desto besser, wird einfach mal alles reingeklotzt. Und dann sitzt man am Schluss da und muss versuchen, ne, sich im Einzelnen damit auseinanderzusetzen, ob man die Sachen wieder rauskriegt. Genauso bei Antifa-Demonstrationen. Ne? Also in der Tat, mit so Speicherungen in Datenbanken werden dann solche Aufenthaltsverbote begründet. Ja, ja, das wäre dann die Rechtsfolge, wenn ich nämlich jetzt dagegen, wenn ich jetzt dagegen verstoßen würde. Ich würde jetzt von der Polizei ein Schreiben kriegen, ich darf jetzt in die Schweiz reinfahren, weil ich jetzt verdächtig wäre, es könnte sein, ich würde da jetzt zur Ausschreitung gehen. Und habe aber wahrscheinlich einen Bruder, der in der Schweiz wohnt, und besucht ihn trotzdem an dem Tag. An dem Tag wird es von der Polizei erwischt und die sagen dann, ja, das, sie hätten gar nicht einreisen dürfen. Inwiefern wäre das eine Rechtsfolge für mich und könnte ich dagegen vorgehen? Also bei Ausreiseverboten ist relativ klar, die laufen nach dem Passgesetz. Na, da gibt es eine spezielle Norm, die ein Ausreiseverbot vorsieht, und ein Verstoß gegen dieses Ausreiseverbot ist eine eigene Straftat. Das heißt also, wenn jemand dann vorhat, an dem Tag eben nicht zur Demonstration XY zu gehen, sondern seinen Bruder zu besuchen, dann sollte man sich tunlichst im Vorfeld drum kümmern und sagen, ja, ja, ich wollte an dem Wochenende schon in die Schweiz, aber ich wollte zu meinem Bruder und der hat da Geburtstag und hier ist übrigens die Geburtstagseinladung und ich bin nicht in Zürich, sondern ich bin definitiv in Bern. Na? Also dann hat man durchaus vielleicht eine Chance, dieses Ausreiseverbot vom Tisch zu kriegen. Aber einfach so auszureisen, ist keine so richtig gute Idee. Ne? Da müsste man dann im Nachhinein sozusagen, müsste man dann irgendwie kompliziert feststellen lassen, dass das Ausreiseverbot eigentlich von Anfang an rechtswidrig war. Also lieber im Vorfeld drum kümmern, bevor man es auf den Straftat ankommen lässt. Ja. Zwei Fragen. Einmal, wann muss ein eingestelltes Ermittlungsverfahren gelöscht werden? Ob es da mittlerweile noch beschränkt ist? Also, es gibt verschiedene Formen der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens. Also ganz klar ist, wenn jemand von einem Gericht freigesprochen wird, dann muss gelöscht werden. Bei einer Einstellung wegen Geringfügigkeit, na, ich weiß nicht, Paragraph 153 oder 153a und so weiter, muss nicht gelöscht werden, weil eine Einstellung wegen Geringfügigkeit ja heißt, es bleibt so ein kleiner Tatverdacht, ist ja irgendwie da. Und jetzt wird's ganz krass und ganz krude. Es gibt auch Einstellungen nach Paragraph 170 Absatz 2 StPO. Das ist eine Einstellung, ohne dass ein Gericht irgendwas mit zu tun hat, sondern eine Einstellung im Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft begründet die Einstellung immer. Und da gibt es so verschiedene Formen der Einstellung. Einmal sagt die Staatsanwaltschaft, also ganz klipp und klar, totaler Unsinn, da ist überhaupt nichts dran. Wir wissen sicher, der war an dem Tag überhaupt nicht an dem Ort. Ne? Deswegen ganz klar Einstellung. Also quasi ein glasklarer Freispruch im Ermittlungsverfahren. Dann gibt es aber Einstellungen nach 170 Absatz 2, die nur deshalb eingestellt werden, weil die Staatsanwaltschaft sagt, wir sind uns ziemlich sicher, dass er da irgendwas mit zu tun hat, aber wir können es ihm nicht beweisen. Ne? Also Beispiel, bei irgendeiner Demo gibt es einen riesen Tumult. Die Polizei schafft es ziemlich genau, diese Leute, die diesen Tumult, ne, mit diesem Tumult irgendwie zu tun hatten, 150 Leute einzukesseln und wissen, so ungefähr 120 davon oder 130 waren irgendwie an diesem Tumult beteiligt. Können aber nicht genau zuordnen, wer hat jetzt irgendwie eine Flasche geschmissen, wer hat irgendwie beleidigende Parolen geschrien und wie auch immer. Und dann wird eingestellt, weil man sagt, wir können es ja nicht beweisen, aber irgendwas wird vielleicht schon dran gewesen sein, aber blöd für uns. In so einem Fall kann man trotzdem weiter gespeichert bleiben. Und das ist irgendwie völlig absurd. Das heißt, man muss immer genau gucken, mit welcher Begründung so ein blödes Verfahren eingestellt worden ist, na, um dann eine Möglichkeit haben, das löschen zu lassen. Es gibt keine Obergrenze. Also nach 10 Jahren muss man löschen. Ach so, die Länge. Doch, das gibt's. Wobei das auch wieder etwas kompliziert ist. Also es gibt in diesen Errichtungsanordnungen sind so Aussonderungs- und Löschfristen und so weiter oder Prüffristen vorgesehen. Die sind meistens Höchstfrist 5 Jahre. Zwei Probleme, eigentlich eine Höchstfrist. Das heißt, theoretisch ist durchaus möglich, so eine Speicherung auch vorher rauszukriegen. Macht die Polizei auch eigentlich aber nie. Die hauen immer sofort eine Speicherfrist von 5 Jahren rein. Das heißt, wenn man sagt, also wir haben vor 3 Jahren mal ein Gewahrsam gehabt. Seither war überhaupt nichts mehr. Es gibt keinen Grund mehr, den weiter zu speichern. Muss man sich in der Regel streiten. Und jetzt noch blöder. Jemand ist gespeichert 5 Jahre. Nach 2 Jahren passiert wieder was. Dann speichern die diese neue Geschichte wieder für 5 Jahren. Das heißt aber nicht, dass sie dann 3 Jahre später, dass sie dann diese alte Geschichte löschen, sondern die bleibt dann auch weiter drin. Also die Speicherung verlängert sich dann auch weiter. Das heißt also, je nachdem, wie oft jemand dann auffällig wird, mit welchem Intervall, kann es sein, dass ich in so einer Datenbank dann noch irgendwelche Geschichten von vor 10 Jahren finde. Also das Flensburg-Prinzip. Das Flensburg-Prinzip, genau. Ja, so. Was für eine Straftat, das wird dann einfach. Naja, gut, ich meine, meistens ist ja, oder das ist zumindest in den Fällen, die ich so kenne, ist schon so, dass die Leute meistens so in einem gleichen Kontext irgendwie auffällig werden. Also, ich sage jetzt mal, wer mal beim Fußball auffällig wurde, der wird in der Regel hinterher nicht, was weiß ich, in einem komplett anderen Zusammenhang auffällig, sondern meistens wieder beim Fußball oder bei einer linken Demo oder so. Ja? Mein Fall war, ich und dann kam die jetzt 12 Jahre später und habe mich erst gefragt, warum haben Sie mal so Polizei zu tun gehabt? Ich sage, hey, warte, ich sehe jeden Tag. Und danach, ganz am Ende von der Kontrolle, habe ich gefragt, ja, was war denn damals? Und ich dachte so, warte mal, 12, 13 Jahre her. Kann gar nicht sein. Das wäre jetzt so ein klassischer Fall, wo ich sagen würde, mach unbedingt so ein Auskunftsersuchen, weil ich mir relativ sicher bin, dass nach den 12 Jahren nochmal irgendwas dazugekommen ist. Also es mag auch Fälle geben, wo die wirklich das einfach mal wieder verpeilt haben, das rechtzeitig zu löschen, aber es kann auch durchaus sein, dass vielleicht gab es später nochmal eine Gewahrsamnahme, vielleicht gab es später nochmal Auffälligkeit, weiß der Geier, würde ich auf jeden Fall unbedingt mal so ein Auskunftsersuchen machen. So indirekt ja. Ne? Wobei das jetzt weniger eigentlich mit dieser Speicherung zu tun hat, weil die Speicherung, also ich sag, muss zugeben, ich habe es jetzt noch nie probiert, aber gerade jetzt in dem Fall von diesem jungen Mann, ich meine, gut, der hat jetzt am Schluss keine Anwaltskosten, weil das muss es alles BKA zahlen, ne? Aber es können natürlich durchaus da mal Schäden entstehen. Aber so der ideelle Schaden, der einem entsteht, ne, ich stand da schon wieder mal 3 Stunden in irgendeiner blöden Polizeikontrolle, der wird in der Regel nicht ersetzt. Wobei, es gibt jetzt gerade zunehmend auch Schadensersatzmöglichkeiten für unrechtmäßigen Gewahrsam und so weiter. Aber jetzt nur wegen der Speicherung wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, wobei ich es nicht ganz ausschließen würde. Ich habe noch eine Frage zu den internationalen Datenbanken. Wenn das mal übermittelt wurde, ist man dann da für immer gespeichert? Na, eigentlich nein. Also jetzt NATO-Gipfel weiß ich es ganz sicher, da wurden Daten übermittelt an die französischen Behörden mit der klaren Ansage, wir übermitteln euch die Daten, die dürfen nur zu diesem konkreten Zweck NATO-Gipfel benutzt werden und die dürfen nur bis, es war ein relativ enger Zeitraum, nur bis dann und dann gespeichert werden und hinterher müsst ihr die wieder löschen. Wenn ihr irgendwas mit denen weitermachen wollt, also die selber noch wohin geben wollt, länger speichern wollt, müsst ihr uns fragen und wir müssen zustimmen. Und das ist meines Wissens nach aber nicht erfolgt. Also so ist die Theorie. Ne? Jetzt ganz kurz, da war zuerst, ja. Ja, Sie haben davon gesprochen, dass es mal verpeilt werden kann, dass es gelöscht wird, aber dass es generell schon Fristen gibt. Jetzt als Person, die auch mal mit Computern zu tun hat, ist es ja nicht so schwer, sich ein Backup zu machen. Also gibt es irgendeine Stelle, die tatsächlich kontrolliert, ob Daten gelöscht werden, wann Daten gelöscht werden, dass die einfach nur nicht in diesem Register sind, sondern vielleicht in einem anderen Register und jetzt der hunderte von Datenbanken gibt. Also, das ist jetzt tatsächlich, jetzt kommen wir fast schon zu diesem Thema, also es ist ein riesen problematisches Ding. Also grundsätzlich, wenn ich eine Ansage kriege, bestimmte Daten sind gelöscht, würde ich mich grundsätzlich darauf verlassen wollen, dass die in der Tat gelöscht sind. Also ich wehre mich immer so ein bisschen gegen so diese Verschwörungstheorien, dass alles irgendwie immer, also da muss man glaube ich schon die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Es gibt aber durchaus mal Fälle, da kriegt man tatsächlich die offizielle Auskunft, wir haben über dich keine Daten. Und dann tauchen plötzlich hinterrücks doch irgendwelche Daten auf. Ne? Beispiel, da komme ich jetzt dann doch dazu, diese SKB-Datenbanken. das ging aus von einem jungen Mann aus Stuttgart, der so eine Auskunft über sich eingeholt hat und herausgefunden hat, in dieser Datei Gewalttätersport ist nichts über ihn drin, es gibt keine gespeicherten Daten über ihn. Wenig später war irgendein Fußball-Länderspiel, weiß der Kuckuck, und dann stand plötzlich die Polizei bei ihm vor der Tür und sagte, dich haben wir auf dem Schirm, fahr du bloß nicht zu diesem Länderspiel. Mal abgesehen davon, dass er da eh nicht hin wollte, dachte er sich irgendwie, das ist jetzt aber komisch. Ne? Warum kommen die zu mir, wo doch angeblich über mich überhaupt keine Daten gespeichert sind? Und hat dann längere Geschichte, hat dann also nachgeforscht und macht und getan, und das war also eine etwas größere Aktion, bis dann schließlich rauskam, es gibt in Baden-Württemberg nochmal eine spezielle Datenbank, die eben nichts mit dem BKA zu tun hat, sondern rein auf Landesebene geführt wird, nämlich die sogenannte SKB-Datenbank. SKB-Datenbank steht für szenekundige Beamte. Das sind die, also das, was im linken Bereich die Abteilung Staatsschutz macht, sind im Fußball die szenekundigen Beamten, ne, die eben speziell sich auf die Fußballfans spezialisiert haben. Und die haben noch eine eigene Datenbank. Und diese Datenbank ist damals mehr oder weniger komplett ohne Rechtsgrundlage geschaffen worden. Ne? Also die gab es einfach. Das war, wie hat es der Datenschutzbeauftragte genannt, so eine Art elektronischer Zettelkasten. Ne? Und die haben da Sachen gespeichert, da fiel einem echt nichts mehr zu ein. Ne? Vom Autokennzeichen über den Arbeitgeber, ich glaube mit Fotos, das war unglaublich. Und das kam eben wirklich per Zufall raus. Und dieser Mann hat dann tatsächlich über einen Datenschutzbeauftragten und so weiter dann erreicht, ob das ein großer Erfolg ist, aber immerhin, also jetzt gibt es eine Rechtsgrundlage für diese Datenbank. es ist wirklich ein Fortschritt, weil die Speicherfristen, die waren früher unendlich und die sind jetzt also verhältnismäßig okay. Die Möglichkeit, welche Daten gespeichert werden dürfen, ist massiv eingedampft und so. Also das ist immerhin was, womit man jetzt mal arbeiten kann. Ne? Also sowas kann schon auch mal passieren. Aber jetzt so als Beispiel, ne, ich hatte in dem Beispielsfall von eben, tauchte ja dann die Rechtsanwältin auf, die ja mir auch bei so einem Kongress dann einen Vortrag gehalten haben soll. Und ich habe dann hinterher auch mal für mich dann eine Auskunft eingeholt und über mich gibt es nichts beim BKA. Also da gab es dann keinen Link von der einen Akte dann sozusagen zu meinem Namen. Also man weiß es oft auch nicht so richtig. Ne? Ich hätte mal eine Frage, und zwar, Sie reden immer nur von Datenbanken, also ich komme mal ursprünglich aus der EDV raus, ich sage, die Datenbank ist nichts anderes wie ein Datengrab, entscheidend ist, was man daraus macht, das heißt, die Programme erwecken erst die Daten zum Leben. Und das, denke ich mal, ist eigentlich das Gefährlichere bei dieser Angelegenheit, und ich vermisse da im Augenblick, dass es ja noch irgendwo Konsequenz im Prinzip auf die Datengenerierung ja hat. Das heißt also, die ist ja völlig intransparent augenscheinlich. Denn ich sage jetzt mal etwas, Sie haben sich auch bei der Analyse eben nur auf die Datenbank konzentriert. Der Bundesdatenschutzbeauftragte oder Landesdatenschutzbeauftragte, der achtet auch nur auf die Datenbanken. Also ich selber habe hin und wieder das Problem, man kennt mich einfach bei der Behörde, obwohl ich die betreffende Person gerade kenne, merkwürdigerweise. Das heißt also, es würde mich mal irgendwo interessieren, wo diese Bucherungen der Daten eigentlich herkommt. Denn das sind ja wiederum nur die Programme. So einfache Copy- und Backup-Befehle sind es ja nicht in dem Augenblick. Das heißt also, wo wird hier eigentlich mal die Axt angesetzt, beziehungsweise das Bundesdatenschutzgesetz wird ja im Augenschein, wird ja nur die Daten schützen in dem Moment. Die Datenbank als solches, die kann ja offens wegschließen, im Schranken ist es sicher. Deswegen ist die Frage, wo ist Ihr Ansatzpunkt? Ja, also das Problem ist natürlich diese Datenbanken. Also ich habe technisch überhaupt keine Ahnung, das muss ich leider zusagen. Deswegen bewege ich mich da immer auf sehr, sehr, sehr dünnem Eis, wenn es um diese technischen Voraussetzungen geht. Aber diese Datenbanken, es ist richtig, die werden natürlich gefüttert. Und das ist immer noch das Interessante, die werden ja nicht von irgendeiner abstrakten Maschine gefüttert, sondern die werden von konkreten Menschen gefüttert. Und da sitzt meines Erachtens nach tatsächlich auch die Fehlerquelle. Ne? Also können wir gerne mal vielleicht ganz kurz noch, also es ist so, es gibt immer so Ausfüllformulare und man muss wirklich wissen, also ich habe mich mal etwas mehr mit dem Schengener Informationssystem beschäftigt und da ist so, da gibt es dann die örtlichen Datenstationen von der Polizei, da hockt halt ein ganz normaler Polizeibeamter, der hat irgendwie gibt es ein Formular und der füllt dann halt einfach mal munter alles aus, ne, was sich da irgendwie in diesen ganzen Masken befindet. Dass er die Hälfte von dem, was da gar nicht drinsteht, vielleicht gar nicht unbedingt hätte reinschreiben dürfen und dass die Speicherfrist, die er da reinschreibt, vielleicht sogar auch viel zu lang ist, hat er im Moment tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Und dann macht er halt einen Klick, ne, und mit dem Mausklick landen dann diese ganzen Daten in dieser Datenbank. Und beim Schengener Informationssystem ist es noch insofern problematisch, weil automatisch die dann in die Europawelt plötzlich gespiegelt werden. Aber ich kann das jetzt gerade nicht sehr viel konkreter machen. Wenn wir jetzt über die technischen Voraussetzungen reden, dann muss ich jetzt wirklich hier passen, weil da habe ich echt technisch überhaupt keine Ahnung. Das ist ein das Problem. Siehe zum Beispiel NSP halt eben an, so wie es hier in der Lage, oder was heißt, es ist im Prinzip in der Zwischenzeit eine Leichtigkeit, aus den Daten, die ja nur Daten darstellen, dann in der Profilierung oder Ähnliches zu erstellen, die dann hinterher dann unter Umständen Aussage dann quasi präjudizieren, ah ja, er wird irgendwann mal gefährlich, und zwar wird er gefährlich im räumlich gesehen in dieser und in dieser Aktivität. Und das ist, sage ich mal, das Schwierige, das Gefährliche bei dieser Daten. Aber das ist ja genau Sinn und Zweck der Sache. Ja, das ist ja genau Sinn und Zweck der Sache. Also genau darum geht es ja. Man will ja genau dieses vorausschauend abweichende Verhalten erkennen können. Das ist genau der Witz. Und also da muss man sich, glaube ich, auch gar nicht so aufregen, sondern genau das ist der Punkt. Ich hatte es ja vorher auch auf diesem Schema. Ja, die versuchen ja genau diese Verknüpfungen, diese Verbindungen herzustellen. Ja. Ja. Ja, wie sieht das in der Praxis aus? Jetzt stelle ich mir vor, ich bin bei der Polizeikontrolle und ich nehme jetzt meinen Personalausweis und gebe ins Auto. Und es gibt ja Informationen. Ja. Das habe ich immer meine Akte im Kopf. Da ruft es in der Zentrale an, sieht bitte meine Akte, die natürlich jetzt nicht im Schrank ist, sondern irgendwie im Computer erfasst ist. Sind da jetzt diese bedenklichen Daten auch alle mit drin? Oder nehme ich nur Informationen aus meiner Akte? Oder stehen da die Informationen, wenn ich mal irgendwie bei einem Fußball auch in meiner Akte drin? Weil die wird dann definitiv irgendwann mal drin. Ja, also das ist, ich würde ehrlich gesagt auch gern mal sehen wollen, was Sie da genau mitkriegen. Also es ist schon so, dass jetzt, was ich vorher da gezeigt habe, dieses Formular, ne, von diesem Mann mit Bart und ne, Englisch und Französisch und so weiter, das ist das, was tatsächlich die dann irgendwann mal kriegen können. Wie das jetzt auf dem, das war jetzt schon ein relativ ausführlicher Auszug. Ich weiß nur, also wenn der Streifenbeamte mit dem Personalausweis dann zur Zentrale funkt, kriegt er eben schon mit, dass irgendwann mal ein Vorfall jetzt wegen, was weiß ich, Demonstration XY oder eine Hausbesetzung und so weiter war. Hängt aber immer von der Eingabe ab, wie konkret und wie detailliert die Daten da tatsächlich drinstehen. Aber es kann schon sein, dass der dann weiß, aha, beim Fußballspiel am so und so vielten war mal irgendwas. Und deswegen die Frage, was war denn da? Oder fahren Sie zum Fußball, wenn ich am Zoll stehe? Wir müssen Schluss machen, ja? Also zwei Wortmeldungen vielleicht noch, ich glaube hier vorne war noch eine und dann vielleicht noch eine, aber der Hausmeister hat mich gebeten heute, dass wir 20:30 die Tür zumachen können und wir müssen noch die Schule aufräumen und so, dass wir das ihm auch ermöglichen, dass er heute nicht noch länger braucht, bis er Feierabend kommt. Gut, machen wir ganz zwei kurze Wortmeldungen noch. Oh, dann. Ja. Inwiefern wird Internetaktivität verwertet, also welche Seiten ich besuche, wo ich was hinposte? Also ich behaupte jetzt mal, in diesen Datenbanken, von denen wir es heute hatten, nein, da haben die sowas nicht drin. Inwiefern das jetzt wieder bei irgendwelchen ganz, ganz fiesen anderen Datenbanken drin steht, da maße ich mir jetzt im Moment keine Aussage drüber zu, das weiß ich einfach nicht. Ich gehe schon davon aus, dass es sowas irgendwo auch gibt, weil kann ich schlicht und einfach nicht sagen. Ja. Wir hatten jetzt Fälle, wo es möglich war, dass die Polizei mal die Personalien aufnimmt im Rahmen einer Demonstration oder so, damit man in die Datenbank kommt. Ist es möglich, dass man in einer Datenbank steht, ohne dass mal wissentlich ein Polizist oder irgendjemand anders meine Personalien aufgenommen hat? Also in diesen polizeilichen Datenbanken in aller Regel nein. Wo es es sehr, sehr häufig gibt, ist beim Verfassungsschutz, der ja außer seine eigenen Listen führt. Und da ist sogar in aller Regel so, dass es eben überhaupt keine Personalienkontrollen ging, sondern die machen eben, sind wir doch beim Thema Internet, die machen in der Regel eigentlich nichts anderes als so Auswertungen über Internet. Was weiß ich, Person XY hat da und da einen Vortrag vor der und der Gruppierung gehalten, halten wir für speicherungswürdig, oder aber eben über Informanten. Ne? Also da ergeben sich die Informationen in der Regel über irgendwelche informellen Mitarbeiter. Also das kenne ich jetzt speziell aus dem Verfassungsschutzbereich, Geheimdienstbereich, aus dem Bereich polizeiliche Datenbanken, kenne ich das jetzt so nicht. Ja. Das ist auch viel weniger Spezialität, dass die sich halt versuchen, hier die Leute, sagen wir, ihre Pappenheimer zu merken und dann die auch, obwohl die sich mehr kontrolliert haben, direkt mit deinem Namen anzusprechen, um dich zu beunsichern und zu sagen, hey, Ich glaube, keine Tübinger Spezialität. Also Tübingen ist halt auch relativ klein. Freiburg ist ganz ähnlich. Ne? Also, dass man sich da nicht schon fast mit Handschlag vor jeder Demo begrüßt, ist, also in Anführungszeichen natürlich. Aber man kennt es. Und das ist natürlich auch, also diese ganzen Datenbanken, gerade in überschaubaren Bereichen, sage ich jetzt mal, da kann man alle Daten dieser Welt gelöscht haben. Ja, der Polizeibeamte, der seit 20 Jahren bei jeder Demo auf der Straße steht, der hat natürlich die Leute im Kopf, ne? Und der weiß im Zweifel auch nach 10 Jahren noch die Augenfarbe von dir. Ja? Auch wieder klar. Ja. Und natürlich laufen auch so informelle Datenaustauschgeschichten wie, ne? Da ruft mal irgendjemand irgendwo beim Kollegen an. Aber wir müssen jetzt tatsächlich Schluss machen, auch wenn es noch spannend wäre. Vielen Dank. Mit den Stirn helfen.